Ihr Freund, das Unterbewusstsein, Joseph Murphy. Es gibt einen gemeinsamen Verstand für alle Menschen. Es gibt nur zwei Aktivitätsbereiche innerhalb eines Verstandes. Es gibt nicht zwei Verstände. Ihr bewusster Verstand ist der denkende Verstand. Es ist der Teil des Verstandes, der auswählt, seziert, analysiert, forscht, untersucht, hinterfragt, Schlüsse zieht und Entscheidungen trifft. Sie wählen zum Beispiel Ihre Bücher, Ihr Haus und Ihren Lebenspartner aus. Alle Ihre Entscheidungen werden mit Ihrem Bewusstsein getroffen. Andererseits funktioniert Ihr Herz automatisch weiter, ohne dass Sie eine bewusste Entscheidung treffen. Und die Vorgänge der Verdauung, des Kreislaufs und der Atmung werden von Ihrem Unterbewusstsein durch Prozesse ausgeführt, die von Ihrer bewussten Kontrolle unabhängig sind. Ihr Unterbewusstsein akzeptiert, was ihm auferlegt wird oder was Sie bewusst glauben. Es denkt nicht wie der bewusste Verstand über die Dinge nach. Ihr Unterbewusstsein ist ein einseitiger Verstand. Es argumentiert nicht mit Ihnen auf kontroverse Weise. Ihr Unterbewusstsein ist wie der Boden, der jede Art von Samen annimmt, ob gut oder schlecht. Ihre Gedanken und Ideen sind aktiv und können mit Samen verglichen werden. Negative und zerstörerische Gedanken wirken in Ihrem Unterbewusstsein weiter und werden sich zu gegebener Zeit in Ihrer äußeren Erfahrung niederschlagen, die mit Ihren negativen Gedanken übereinstimmt. Denken Sie daran, dass Ihr Unterbewusstsein nicht prüft, ob Ihre Gedanken gut oder schlecht, wahr oder falsch sind. Es reagiert entsprechend der Art Ihrer Gedanken oder Suggestionen. Wenn Sie zum Beispiel etwas bewusst für wahr halten, obwohl es vielleicht falsch ist, wird Ihr Unterbewusstsein es als wahr akzeptieren und die Ergebnisse hervorbringen, die sich zwangsläufig daraus ergeben müssen, weil Sie es bewusst für wahr gehalten haben. Das Unterbewusstsein kann nicht widersprechen. Wenn Sie ihm also falsche Suggestionen geben, wird es diese als wahr akzeptieren und sie als Bedingungen, Erfahrungen und Ereignisse umsetzen. Ihr Unterbewusstsein wird oft auch als Ihr subjektiver Verstand bezeichnet. Ihr subjektiver Verstand nimmt seine Umgebung mit Mitteln wahr, die von den fünf Sinnen unabhängig sind. Der subjektive Verstand nimmt durch Intuition wahr. Es ist der Sitz Ihrer Emotionen und das Lagerhaus Ihres Gedächtnisses. Ihr subjektiver Verstand erfüllt seine höchsten Funktionen, wenn Ihre objektiven Sinne oder Ihr bewusster Verstand in der Schwebe sind. Mit einem Wort, Ihr subjektiver Verstand ist die Intelligenz, die sich manifestiert, wenn der objektive Verstand außer Kraft gesetzt ist oder sich in einem schläfrigen Zustand befindet. Ihr subjektiver Verstand sieht ohne den Gebrauch der natürlichen Sehorgane. Er hat die Fähigkeit zum Hellsehen und Hellhören. Ihr subjektiver Verstand kann Ihren Körper verlassen, in ferne Länder reisen und Informationen zurückbringen, die sehr oft sehr genau und wahrheitsgemäß sind. Mit Ihrem subjektiven Verstand können Sie die Gedanken anderer lesen und den Inhalt von versiegelten Umschlägen und verschlossenen Tresoren lesen. Ihr subjektiver Verstand hat die Fähigkeit, die Gedanken anderer zu erfassen, ohne die gewöhnlichen objektiven Kommunikationsmittel zu benutzen. Es ist von größter Bedeutung, dass wir das Zusammenspiel unseres objektiven und subjektiven Verstandes verstehen, um die wahre Kunst des Gebets zu erlernen. Wenn Ihr bewusster und unterbewusster Verstand harmonisch und friedlich funktionieren, wenn Sie im Einklang zusammenarbeiten, ist das Ergebnis Harmonie, Gesundheit, Frieden, Freude und Glück. All das Böse, der Schmerz, das Leiden, das Elend, der Krieg, das Verbrechen und die Krankheiten in der Welt sind auf die unharmonische Beziehung zwischen Ihrem bewussten und Ihrem unterbewussten Verstand zurückzuführen. Denken Sie daran, dass Ihr Unterbewusstsein unpersönlich und nicht wählerisch ist. Die Bibel sagt, dass der Mann das Haupt der Frau ist. Der Mann ist ihr bewusster Verstand und die Frau ist das Unterbewusstsein. Das ist nicht buchstäblich wahr, sondern nur psychologisch gesehen. Ihr Unterbewusstsein wird von Ihrem bewussten Verstand kontrolliert. Es ist empfänglich für Suggestion und wird von ihr gesteuert. So ist die Frau, ihr Unterbewusstsein, dem Mann, dem bewussten Verstand, unterworfen. Auch dies ist nur psychologisch wahr. Was Ihr bewusster Verstand für wahr hält, nimmt Ihr Unterbewusstsein an. Ihre Fähigkeit, sich etwas vorzustellen und zu fühlen, und Ihre Freiheit, die Idee zu wählen, die Sie unterhalten wollen, geben Ihnen Macht über die gesamte Schöpfung. Fixieren Sie sich nicht auf die Unvollkommenheiten, Schwächen, Nachlässigkeiten oder Unzulänglichkeiten der anderen. Warum? Weil Sie das, was Sie über andere denken und fühlen, in Ihrem eigenen Geist, Körper und unter Ihren eigenen Umständen erschaffen. Fragen Sie sich, würde ich gerne mit dem Leben, was ich denke und mir für den anderen wünsche? Wenn ja, dann sind Sie auf dem richtigen Weg. Denken Sie daran, dass Ihr Denken schöpferisch ist und dass Sie das, was Sie über den anderen denken, in allen Phasen Ihres Lebens erschaffen. Was Sie sich nicht wünschen, dass es Ihnen angetan wird, fühlen Sie nicht, dass es Ihnen oder dem anderen angetan wird. Weder ist der Zufall für das verantwortlich, was Ihnen widerfährt, noch ist das vorherbestimmte Schicksal der Urheber Ihres Glücks oder Unglücks. Ihr Unterbewusstsein kümmert sich nicht um die Wahrheit oder Falschheit dessen, was Sie bewusst fühlen oder für wahr halten. Wählen Sie nur aus, was wahr, schön, edel und göttlich ist, und Ihr Unterbewusstsein wird sich entsprechend fortpflanzen. Die Bibel sagt: Glaube, dass du es jetzt hast, und du wirst es erhalten. Worum immer du im Gebet bittest, glaube, dass du es jetzt hast, und du wirst es erhalten. Das ist ein psychologisches Gesetz. Versetzen Sie sich in den Geisteszustand, in dem Sie sich befinden würden, wenn Sie Ihren Wunsch verwirklicht hätten. Wenn Sie das tun, werden Wunder in Ihrem Leben geschehen. Edison wusste intuitiv, dass die Stimme kräuselnde Ströme in der Atmosphäre verursachte. Als er darüber nachdachte, dass solche Strömungen die Stimme reproduzieren könnten, kam ihm die Idee, dass in dem Maße, in dem Ihre Stimme Wellen erzeugt, diese Wellen diese Stimme reproduzieren. Dies ist dasselbe Gesetz wie der Glaube, dass man sie jetzt hat und empfangen wird. So entwickelte Edison den Phonographen. Die Idee kam aus seinem Unterbewusstsein. Ihr Unterbewusstsein ist Ihr Freund. Es ist bestrebt, Sie zu heilen und wiederherzustellen. Wenn Ihnen jemand ein falsches Angebot macht, gibt es etwas in Ihnen, das Sie warnt. Es ist Ihr Unterbewusstsein, das Sie dazu veranlasst. Die Andeutungen, Impulse und Einflüsterungen des Unterbewusstseins sind immer auf das Leben gerichtet. Wenn Sie sich schneiden oder verbrennen, versucht es, Sie zu heilen. Es versucht, das Ödem zu verringern und Ihnen neue Haut und neues Gewebe zu geben. Wenn Ihr Kind sehr krank ist und Sie völlig erschöpft sind und Sie daran denken, es um 2 Uhr morgens zu wecken, um ihm seine Medizin zu geben, wird Ihr Unterbewusstsein Sie, egal wie müde Sie sind, genau um 2 Uhr aufwecken, um sich um Ihr Kind zu kümmern. Die Tendenz des Unterbewusstseins ist immer auf das Leben gerichtet. Edison wusste, dass Elektrizität durch Reibung erzeugt wird und dass Reibung wiederum Elektrizität erzeugt. Edison wusste, dass die Umwandlung von Kräften umkehrbar ist. Wärme erzeugt mechanische Bewegung und mechanische Bewegung erzeugt Wärme. Ursache und Wirkung, Aktion und Reaktion. Diese Kräfte sind kosmisch und universell. Beten Sie in dem Glauben, dass Sie das, worum Sie beten, bereits besitzen und es wird in Erfüllung gehen. Das ist das Gesetz der umgekehrten Transformation. Wenn zum Beispiel der Verkauf Ihres Hauses eine gewisse Freude, Zufriedenheit und Euphorie in Ihrer geistigen Atmosphäre hervorruft, dann wird auch das Gefühl, das Sie hätten, wenn Sie Ihr Haus verkaufen würden, diese Manifestation hervorrufen. Mit anderen Worten, dieses Gefühl oder dieser Geisteszustand, der in Ihrer Vorstellung verkörpert ist, muss den Verkauf des Hauses hervorbringen. Wenn der Verkauf des Hauses Ihnen eine gewisse Freude und Befriedigung bringt, können Sie es umkehren und das Gefühl einfangen, das Sie hätten, wenn Sie das Haus verkaufen würden. Sie können dies tun, indem Sie sich den Scheck in Ihrer Hand vorstellen, sich dafür bedanken und ihn bei der Bank einzahlen. Sie können die Dinge tun, die Sie tun würden, wenn Ihr Haus verkauft wäre. All dies geschieht in Ihrem Geist oder in Ihrer Vorstellungskraft. Und dann wird diese Einstellung die Ergebnisse hervorbringen. Erwecken Sie in sich das Gefühl, dass es Ihnen gehören würde, wenn Sie jetzt Ihren Wunsch verwirklichen würden. Und dieses Gefühl wird es bewirken. Es gab einen jungen Mann, der auf eine bestimmte Universität gehen wollte, aber er wurde abgelehnt. Ich sagte zu ihm: Du verstehst dieses Gesetz der umgekehrten Transformation. Wie würdest du dich fühlen, wenn du jetzt angenommen würdest? Wie würdest du dich fühlen, wenn du zu dem Mann gehst, der dich abgelehnt hat, und er sagt: Nun, wir haben unsere Meinung geändert. Wir haben Ihre Qualifikationen überprüft und nehmen Sie jetzt an. Er sagte: Ich würde mich glücklich fühlen, ich würde meinen Vater anrufen, ich würde mich wunderbar fühlen. Ich sagte: Wenn du abends schlafen gehst, stell dir vor, ich gratuliere dir zu deiner Zusage und deinem wunderbaren Erfolg an der Universität. Stell dir vor, dass du auch mit deinem Vater sprichst und ihm sagst, dass du angenommen wurdest. Versetzen Sie sich in Ihren eigenen Geist und hören Sie, wie der Mann, der Sie abgelehnt hat, zu Ihnen sagt: Du bist angenommen worden, das ist wunderbar. Sie können dieses Gefühl in Ihrer Vorstellung bekommen. Der junge Mann befolgte meine Anweisungen und wurde angenommen. Das Gefühl der Gebetserhörung sollte, wenn es angenommen und aufrechterhalten wird, die Erhörung Ihres Gebets objektivieren. Das ist die Bedeutung von Römer 4, 17. Nennt Dinge, die nicht sind, als ob sie wären. Wenn eine physische Tatsache den psychologischen Zustand hervorbringen kann, dann kann dieser psychologische Zustand die physische Tatsache hervorbringen. Das ist die Bedeutung von: Was immer ihr im Gebet erbittet, glaubt, dass ihr es schon habt und ihr werdet es erhalten. Wie können Sie das jetzt glauben? Nun, die Realität Ihres Wunsches ist eine Idee, nicht wahr? Es ist ein mentales Bild in deinem Geist. Sie akzeptieren also das geistige Bild, sie dramatisieren es, sie fühlen seine Realität, sie freuen sich darüber und sie glauben an das Gesetz des Wachstums, weil sie wissen, dass der Samen, den sie in die Erde gelegt haben, wachsen wird, wenn sie ihn nähren, erhalten, bewässern und düngen. Emerson sagte: Die Philosophie von 6000 Jahren hat die Kammern und Lagerhäuser deiner Seele nicht durchsucht. Bei ihren Experimenten ist letztlich immer ein Rest übrig geblieben, den sie nicht aufzulösen vermochte. Der Mensch ist ein Strom, dessen Quelle verborgen ist. Die Weisen und die Gelehrten des Denkens haben kein Monopol auf die Weisheit. Ihr Geist, ihr Bewusstsein, ist die Summe aller ihrer subjektiven und objektiven Eindrücke und ihres Bewusstseins. Ihr Geist ist ein Medium für Ideen. Er ist eine Sammlung von Eindrücken. Einige davon sind gut, andere vielleicht nicht so gut. Ihr Geist ist ein Medium für alle Arten von Eindrücken und Ihr Geist sollte nur für jene Ideen offen sein, die Ihre Seele segnen, inspirieren, erheben und würdigen. Ideen sind unsere Lehrer und sie erzeugen Emotionen. Der Grund, warum es so viel Elend in der Welt gibt, ist, dass viele Menschen völlig falsche Vorstellungen haben. Diese falschen Ideen und Emotionen, die sich im Unterbewusstsein verfangen haben, müssen einen Ausweg finden. Wenn die Gedanken und Gefühle negativer Natur sind, müssen sie ein negatives Ventil haben. Watt, ein Schotte und Mechaniker, sah Dampf aus dem Wasserkocher kommen, als seine Mutter eine Tasse Tee kochte. Er sah, wie der Dampf den Deckel des Wasserkochers drückte und fragte sich, was passieren würde, wenn er sich die enorme Kraft des Dampfes zunutze machen würde. Er hatte nur eine Idee. Er begann, aus allen Blickwinkeln darüber nachzudenken. Aus seinem Unterbewusstsein kam ihm die Idee, den Dampf in einen Zylinder mit einem Kolben zu leiten. Die Expansion drückte den Kolben nach hinten und brachte die Räder zum Rollen. Dies war der Beginn der Dampfmaschine, die die Industrie auf der ganzen Welt revolutionierte. Wenn der Mensch sagt, dass etwas nicht möglich ist, weil es noch nie zuvor gemacht wurde, denken Sie daran, dass die Wissenschaft der Aerodynamik sagt, dass die Hummel nicht fliegen kann, weil ihre Flügelspanne zu kurz und ihr Gewicht zu groß ist. Aber die Hummel weiß nicht, was im Lehrbuch steht, also fliegt sie einfach. Wenn also jemand sagt, dass etwas nicht möglich ist, sagt der Mensch, der die Kraft seiner Vorstellungskraft kennt, der große Freund in ihm, dass es möglich ist. Das Unterbewusstsein, das sein Freund ist, antwortet ihm und führt seine Ideen oder Wünsche auf wunderbare Weise aus. Jemand schickte mir einen Zeitungsausschnitt über einen unbekannten mexikanischen Mann, der um Reichtum betete, weil er viele Dinge tun wollte, aber er war arm. In dem Artikel hieß es, dass er im Traum zur Jungfrau von Guadalupe betete und die Jungfrau ihm sagte, er solle das 37.201 undachtzigste mexikanische Lotterielos kaufen. Er rief seinen Neffen in Texas an und bat ihn, die Losnummer herauszufinden. Der Neffe fand das 37.201 undachtzigste Los und investierte das Geld seines Onkels, um das Bündel von Losen zu kaufen. Der Onkel gewann 3 Millionen Dollar, ein riesiger Gewinn in Mexiko. Dem Artikel zufolge besuchte die Steuerbehörde, Internal Revenue Service, IRS, den Neffen des Mannes und verlangte von ihm 1.600.000 Dollar, weil er das Los in den Vereinigten Staaten gekauft hatte. Der Neffe reichte Klage beim Finanzgericht ein. In dem Artikel heißt es: Der Richter habe verkündet, dass dieser Mann von der Jungfrau von Guadalupe eine Antwort auf sein Gebet erhalten habe und der Schein in seinem Namen gekauft worden sei, weshalb das Finanzamt nichts erhalte. Das ist also der Freund, das Unterbewusstsein, das diesem mexikanischen Mann 3 Millionen Dollar gab, weil er glaubte, dass die Jungfrau von Guadalupe ihn erhören würde. Das ist derselbe Freund in ihnen. Seine Wege können nicht entdeckt werden. Die Jungfrau ist natürlich das Ich Bin in ihnen, ihr eigenes Unterbewusstsein, das in sich selbst zu unendlichen Vorstellungen fähig ist. Sie ist die Gegenwart Gottes in ihnen. In der Bibel wird sie die Jungfrau Maria genannt. Maria ist ein lateinisches Wort und bedeutet mehr. Es hat also nichts mit einer Frau oder einer Jungfrau oder irgendetwas in dieser Art zu tun. In ihnen gibt es eine Kraft, die ohne die Hilfe eines Menschen zu unendlich vielen Vorstellungen von sich selbst fähig ist. Sie hat das ganze Universum erschaffen. Der Baum vor ihrer Tür zum Beispiel ist eine unbefleckte Empfängnis, ebenso wie das gesamte Universum, das aus dem Geist Gottes entstanden ist. Er hatte niemanden, der ihm half, denn Gott ist alles, was es gibt, und deshalb kann nur Gott einen Baum erschaffen. Obwohl der Mexikaner blinden Glauben hatte und glaubte, er bete zu einer Jungfrau, reagierte sein Unterbewusstsein, denn ihr Unterbewusstsein reagiert, egal ob das Objekt ihres Glaubens wahr oder falsch ist. Ihr Unterbewusstsein wird auf blinden Glauben reagieren. In ihrem Unterbewusstsein gibt es eine Intelligenz und Weisheit, die ihnen in Notfällen zu Hilfe kommt, wenn sie direkt angefordert wird. Es gibt zahllose Fälle, in denen beispielsweise Wissenschaftler Antworten auf ihre Gebete erhalten haben, wenn sie auf anderem Wege keine Antwort bekommen konnten. Nikola Tesla, ein brillanter Elektrowissenschaftler, der die erstaunlichsten Innovationen hervorbrachte, sagte, dass er, wenn ihm eine Idee für eine neue Erfindung in den Sinn kam, diese in seiner Fantasie konstruierte, weil er wusste, dass sein Unterbewusstsein alle Teile, die für die Herstellung notwendig waren, rekonstruieren und seinem Bewusstsein in konkreter Form offenbaren würde. Indem er jede Verbesserung im Stillen betrachtete, verschwendete er keine Zeit mit der Korrektur von Fehlern und war in der Lage, den Technikern das perfekte Produkt seines Geistes zu liefern. Er sagte, »Mein Apparat funktioniert immer so, wie ich ihn mir vorgestellt habe. In 20 Jahren hat es nicht eine einzige Ausnahme gegeben.« Sein Unterbewusstsein gab ihm die Antwort auf alle seine Erfindungen. Ein berühmter Chemiker, Frederick von Stratonich, nutzte sein Unterbewusstsein, um sein Problem wie folgt zu lösen. Er hatte lange Zeit mühsam versucht, die 6 Kohlenstoff- und 6 Wasserstoffatome in der Formel für Benzol neu anzuordnen. Er fühlte sich ständig verwirrt und unfähig, das Problem zu lösen. Müde und erschöpft überließ er die Aufgabe ganz seinem Unterbewusstsein. Kurz darauf wollte er einen Londoner Bus besteigen, als sein Unterbewusstsein seinem Bewusstsein das plötzliche Aufblitzen einer Schlange präsentierte, die sich in den Schwanz biss und sich wie ein Windrad drehte. Diese Antwort seines Unterbewusstseins gab ihm die lang gesuchte Antwort auf die kreisförmige Umordnung der Atome, die als Benzolring bekannt ist. Heute weiß jeder Gymnasiast, wie der Benzolring entstanden ist. Es war ein Lichtblitz, der aus den Tiefen des Unterbewusstseins von Stratonichs auftauchte. Unzählige Erfindungen haben sich auf genau dieselbe Weise manifestiert. In der Bibel steht, ich, der Herr, also ihr Unterbewusstsein, werde mich den Menschen in einer Vision offenbaren und im Traum zu ihnen sprechen. Wenn ich den Begriff Unterbewusstsein verwende, spreche ich vom großen universellen Verstand und nicht von einer engen freudschen Sichtweise, bei der es sich um einen Verstand mit sexuellen Unterdrückungen, Frustrationen und Hemmungen handelt. Nichts von alledem. Ich spreche von dem inneren Vater, der die Arbeit macht. Sie können es den übersinnlichen Verstand, das Überbewusstsein, den unterschwelligen Verstand nennen. Sie können ihn Allah, Brahma, die Realität, die unendliche Intelligenz, den aus sich selbst stammenden Geist oder das Lebensprinzip nennen. Sie können es nennen, wie Sie wollen, es hat eigentlich keinen Namen. Es ist die subjektive Tiefe von Ihnen, die subjektive Weisheit und Intelligenz, die alle Ihre lebenswichtigen Organe kontrolliert, wenn Sie fest schlafen und die manchmal Ihr Gebet in einem Traum oder in einer nächtlichen Vision beantwortet. In der Bibel gibt es zahlreiche Hinweise auf Träume, Visionen, Offenbarungen und Warnungen, die den Menschen im Schlaf gegeben werden. Ihr Unterbewusstsein ist 24 Stunden am Tag aktiv. es ist ihr bester Freund. Die Bibel weist darauf hin, dass Josef mit seiner Analyse der Träume des Pharaos richtig lag. Seine geistige Schärfe und sein Scharfsinn bei der Vorhersage der Zukunft durch Traumdeutung brachten ihm das Lob, die Ehre und die Anerkennung des Königs ein. Träume haben Wissenschaftler, Gelehrte, Mystiker und Philosophen durch die Jahrhunderte hindurch in ihren Bann gezogen. Viele Antworten auf die drängendsten Probleme der Menschheit sind in Träumen gegeben worden. Seit biblischen Zeiten haben sich verschiedene Interpreten und Erklärer aus allen Ländern der Analyse und Interpretation von Träumen gewidmet. Freud, Jung, Adler und viele andere bedeutende Psychologen und Psychiater haben die im Traum dargestellten Symbole untersucht. Indem sie die Bedeutungen für das Bewusstsein der Patienten interpretierten, haben sie verborgene Phobien, Fixierungen und andere psychische Komplexe gelöst. Ihre Träume sind natürlich Projektionen der Inhalte ihres Unterbewusstseins. In vielen Fällen reagieren die Träume auf ihre Probleme und warnen sie vor Investitionen, Reisen, Eheschließungen und den Tücken des Alltags. Ihre Träume sind eine Dramatisierung ihres Unterbewusstseins. Sie sind nicht fatalistisch. Sie formen, erschaffen und gestalten ihr eigenes Schicksal mit ihren Gedanken und Gefühlen. Alles in ihrem Unterbewusstsein ist veränderbar, und wenn sie die Gesetze des Geistes kennen, können sie ihre eigene Zukunft vorhersagen. Du kannst dein Unterbewusstsein mit den Wahrheiten Gottes füllen, und du wirst alles, was nicht Gott ist, aus deinem Geist vertreiben. Denn das Gesetz ist dem Höheren unterworfen, das heißt, dein Unterbewusstsein ist dem Bewusstsein unterworfen. Das bedeutet, dass der Ehemann die Verantwortung für die Ehefrau übernimmt, aber nur in der biblischen Sprache. Leider haben Theologen dies seit Tausenden von Jahren wörtlich genommen und die Frauen aufgrund einer falschen Auslegung der Schrift in Knechtschaft und Unterwerfung gehalten. Einmal erhielt ich einen Anruf von einer Frau aus New York, die mir mitteilte, dass ihr Mann ihr vor seinem Tod gesagt hatte, er wolle eine große Geldsumme aus seinem Privatsafe nehmen und sie im Ausland anlegen, um größere Gewinne zu erzielen. Einige Tage später verstarb er, und als der Banksafe geöffnet wurde, war kein Bargeld mehr vorhanden. In der Bank war jedoch vermerkt, dass er den Tresor 2 Tage zuvor aufgesucht hatte. Es gab keine Spur oder Aufzeichnungen über irgendwelche Investitionen, und eine genaue Inspektion seines Schreibtischs ergab keine Hinweise. Ich schlug der Witwe vor, ihre Bitte an ihr Unterbewusstsein zu richten, das allein die Antwort kennt und sie ihr auf seine Weise offenbaren würde. Sie betete wie folgt: Mein Unterbewusstsein weiß, wo mein Mann das Geld versteckt hat, und ich akzeptiere die Antwort und glaube fest daran, dass die Lösung meinem Bewusstsein klar vor Augen geführt wird. Sie dachte im Stillen über die Bedeutung dieser Worte nach und wusste, dass sie sich in ihrem Unterbewusstsein einprägen und ihre Reaktion auslösen würden. Sie hatte einen lebhaften Traum, in dem sie eine kleine schwarze Box sah, die hinter dem Bild von Lincoln an der Wand des Arbeitszimmers ihres Mannes versteckt war. Es wurde ihr gezeigt, wie man einen geheimen Knopf drückt, der mit bloßem Auge nicht zu erkennen war. Als sie aufwachte, rannte sie in das Arbeitszimmer und nahm das Bild von Lincoln ab. Als sie den Knopf drückte, der ihr im Traum gezeigt worden war, öffnete sich eine Öffnung, in der sich die Blackbox befand, die wiederum $50.000 in bar enthielt. Er entdeckte die Schätze seines Unterbewusstseins. Sie entdeckte, dass es in ihrem Inneren einen Freund gibt, der alles weiß und alles sieht und über das Wissen der Erkenntnis verfügt, weil er alles sieht. Auch sie können einen ähnlichen Schritt tun und die Weisheit ihres Unterbewusstseins nutzen, um ihre Gebete zu erhören. Eine junge Frau in San Francisco hatte in 4 aufeinanderfolgenden Nächten einen wiederkehrenden Traum. In ihrem Traum erschien ihr ihr Verlobter, der in Los Angeles lebte. Plötzlich, nachdem er erschienen war, stand ein sehr hoher Berg zwischen ihnen, der scheinbar nicht zu besteigen war. Im Traum war sie zutiefst schockiert, frustriert und verwirrt. Als sie aufwachte, kämpfte sie mit dem Problem und spürte, dass etwas sehr falsch und trüb war. Ich fragte sie, was der Berg für sie bedeute, denn jeder Traum muss, wenn er richtig gedeutet wird, mit dem inneren Bewusstsein und den Gefühlen des Träumers übereinstimmen. Außerdem ist ein wiederkehrender Traum sehr wichtig, denn er ist die intuitive Stimme des Unterbewusstseins, die einem sagt: Halte inne, sieh hin und hör zu. Sie sagte, der Berg bedeute für sie ein unüberwindliches Hindernis. Ich schlug ihr vor, mit ihrem Verlobten über den Traum zu sprechen und sich zu vergewissern, dass es nichts Verborgenes gab, das nicht aufgedeckt worden war und nichts, was ihr nicht mitgeteilt worden war. Daraufhin flog sie nach Los Angeles, um ihren Verlobten zu treffen, der sie am Flughafen abholte. Nach einem offenen Gespräch teilte er ihr mit, dass er schwul sei. Er sagte ihr, dass er sie heiraten wolle, damit seine sehr religiösen Kunden keinen Verdacht schöpften. Ihr Traum hat sie davor bewahrt, einen großen traumatischen Schock zu erleben, der sie letztendlich getroffen hätte. Auch sie können die gleiche oder eine größere Voraussicht an den Tag legen, indem sie die aktuellen Ereignisse in ihrem Traum analysieren. Natürlich gibt es vielschichtige Träume, das wissen wir. Manche Träume sind auf sexuelle Frustration oder Verdrängung zurückzuführen, andere auf geistige und emotionale Unruhe, körperliche Fehlfunktionen, religiöse Ängste und Tabus, die Wiedergabe und Wiederholung vergangener Ereignisse oder der Aktivitäten des Tages. Es gibt jedoch auch viele wiederkehrende Träume, sowie Träume mit präkognitiver Bedeutung, in denen sie Ereignisse sehen, bevor sie eintreten. Oft gibt ihnen der Traum detaillierte Anweisungen, was sie tun sollen. Es gibt eine wunderbare Kraft in ihnen, unterbewusste Intelligenz und Weisheit, die sie nutzen können. Sie können religiös sein, sie können Agnostiker sein oder sie können Atheist sein, aber sie können erleben, dass diese unendliche Intelligenz und Weisheit für sie arbeitet, denn sie brauchen kein Glaubensbekenntnis. Wenn sie sie anrufen, wird sie ihnen antworten, genauso wie der Atheist oder der Agnostiker eine Antwort erhält. Es ist unpersönlich und nimmt keine Rücksicht auf Personen. Sie können es eine übermenschliche Intelligenz nennen, wenn sie wollen, oder, wie ich schon sagte, einen unterschwelligen Geist oder subjektiven Geist oder das Ich Bin. Der Punkt ist, dass die Gegenwart des Unendlichen in ihnen ist. Sie wohnt in ihren eigenen unterschwelligen Tiefen. Es ist auch ein Gesetz. Es ist da und wir müssen es nutzen. Es wirkt, während sie schlafen. Das deutsche Sprichwort sagt, die Nacht bringt Rat. Sie wissen, dass ihr Körper nicht ruht, dass ihr Herz und all ihre lebenswichtigen Organe arbeiten, während sie schlafen. Ihr bewusster Verstand ist in der Schwebe und sie sind den Ärgernissen, den Kämpfen und dem Zwist des Tages entrückt. 2/3 ihres Lebens werden durch das 1/3, das sie schlafen, bestimmt. Mit welchen Gefühlen gehen sie jeden Abend zu Bett? Gehen sie mit dem Gefühl ins Bett, dass sie ein großer Erfolg sind, dass sie absolut außergewöhnlich sind? Wenn sie ein Problem haben, denken sie über die Lösung nach. Sage, die unendliche Intelligenz gibt mir die Lösung und ich akzeptiere die Antwort. Sie kommt zu mir in göttlicher Ordnung. Auf diese Weise korrigiert ihr subjektives Selbst die Fehler des Tages und verankert ihr Denken in der höchsten Intelligenz in ihnen. Mit anderen Worten, wie die alten Hebräer sagten, haben sie im Schlaf Anteil an der Weisheit und der Voraussicht der Götter, denn im Schlaf werden die heilenden Ströme freigesetzt. In der Bibel heißt es, er gibt dem Geliebten im Schlaf. Ich lege mich in Frieden zum Schlafen nieder, denn der Herr lässt mich in Sicherheit wohnen. Vor Geschäftskonferenzen, wenn sehr wichtige Entscheidungen getroffen werden mussten, legten sich Arthur Rohr, ein großer Industrieller und Wirtschaftsmagnat, und seine Mitarbeiter still und schweigend hin, schlossen die Augen, entspannten sich und ließen sich gehen. Woran, glauben Sie, dachten Sie? Sie dachten an die unendliche Intelligenz in Ihnen, die die Antworten kennt, die weiß, was das Beste für das Unternehmen ist und die die richtigen Entscheidungen trifft, denn es gibt nichts, was sie nicht weiß. Daher würden Sie in der Stille Ihres eigenen Geistes über die richtige Entscheidung, die harmonische Lösung, die kreative Idee nachdenken. In diesem Zustand der Stille und Entspannung steigt die Weisheit des Unterbewusstseins in das Bewusstsein auf, weil der bewusste Verstand in der Schwebe ist. Diese Methode führt bei Arthur und seinen Mitarbeitern immer zu wunderbaren Ergebnissen. Wenn sie die Augen öffnen, wissen sie, welche Entscheidung sie treffen müssen, und es ist immer die richtige, denn wenn die Motivation stimmt, wird auch die Entscheidung richtig sein. Wenn deine Motivation falsch ist, wird alles, was du tust, falsch sein. Wenn du also eine Entscheidung treffen sollst, frage dich, was ist meine Motivation? Verbinden sie sich mit der unendlichen Intelligenz, wenn es um Entscheidungen und Vorschläge geht, und vertrauen sie darauf, dass sie geführt und geleitet werden und dass ihnen alle Antworten offenbart werden. Robert Coleman, der hier früher Platzanweiser war im Wilshire Eagle Theatre, lebt jetzt in Albuquerque, Mexiko und ist mit den dortigen indianischen Heilern vertraut. Er erzählte mir eine interessante Geschichte über einen Stammesangehörigen, der sehr krank war und für den die örtlichen Heiler nichts tun konnten. Also holten sie einen besonderen Medizinmann, und Robert sagte, dass er, als er zu ihr kam, einen Topf mit kochendem Wasser dabei hatte. Der Test für einen Heiler besteht darin, dass er seine Hände etwa 10 Minuten lang in das kochende Wasser halten kann, ohne dass sie anschwellen oder brennen. Ein sicheres Zeichen dafür, dass er diszipliniert und ausgebildet ist und seine Ausbildung abgeschlossen hat. Robert sagte, dass der Heiler dann einige Decken über die Frau legte und einige indianische Lieder sang, Duha, ihre heiligen Gebete und Beschwörungsformeln, die auf ihrem Stammesglauben basieren. Der Medizinmann legte sich dann neben die Frau und rief, als sie einschlief, den großen Geist an. Als sie aufwachte, sagte er, der Freund hat sie geheilt. Natürlich meinte er damit den großen Geist, den sein Stamm Gott nannte. Was meinte er mit, der Freund hat sie geheilt? Nun, er kam natürlich gläubig, und in einer passiven, ruhigen Geisteshaltung begann er zu singen, und die empfängliche, aufgeschlossene Frau wurde geheilt. Wie ihr glaubt, so geschieht euch. Wie du glaubst, so wird dir geschehen. Die Frau war offen und empfänglich für den Heiler, der voller Glauben und Vertrauen in die Vitalität, Intelligenz und wundersame Heilkraft in ihr war. Ihr Glaube kommunizierte mit ihrem tiefsten Gemütszustand und sie wurde geheilt. Das ist es, was wir Gebetstherapie oder spirituelle Behandlung nennen. Es ist einfach ein Verweilen in dem unendlichen Geist und der Kraft, die in dir ist. Ich bin der Herr, der dich heilt. Ich bin der Herr, dein Gott. Ich werde kommen und dich heilen. Ich werde dich wieder gesund machen und dich von deinen Wunden heilen. Diese Sätze sind natürlich biblische Ausdrücke. Alle Heilung kommt vom Allerhöchsten. Es gibt nur eine heilende Gegenwart. Und wenn man für einen Menschen betet, wie es dieser Heiler tat, verweilt man nicht bei den Symptomen oder dem körperlichen Zustand. Man verweilt bei der Intelligenz, der Weisheit, der Vitalität, der Ganzheit, der Schönheit und der Vollkommenheit des Unendlichen, das den anderen Menschen belebt und erhält. Dann wird die Gegenwart Gottes in der anderen Person wiedererweckt und die andere Person wird geheilt. Dies ist die Grundlage jeder Heilung. Dr. Elsie McCoy aus Beverly Hills, über die ich in meinem Buch Psychic Perception geschrieben habe, hat deutlich gezeigt, was konstruktives Denken nach diesem Prinzip bewirken kann. Sie studierte ausgiebig in Europa und Asien und war in ihren frühen Tagen mit einem bekannten Chirurgen in Chicago verlobt. Allerdings trennten sie mehr als 1000 Meilen, da sie unterschiedliche Aufgaben hatten. Seit sie 18 Jahre alt war, gewöhnte sie sich daran, sich tagsüber durchzusetzen. In meinem Leben findet nur göttlich richtiges Handeln statt, und alles, was ich wissen muss, wird mir sofort von der unendlichen Intelligenz in mir offenbart. Durch seine ständige Wiederholung dieser Wahrheiten gelangten sie in ihr Unterbewusstsein, das darauf reagierte. Eines Nachts, als sie fest schlief, sah und hörte sie in einem lebhaften Traum deutlich ihren Verlobten in Chicago, der sich mit einer Krankenschwester unterhielt und sich außerdem mit ihr für ein Wochenende verabredete. Sie hörte die Krankenschwester sagen, »Wissen Sie, ich bin verlobt, aber sie ist tausende von Meilen entfernt und weiß nichts von uns.« Am nächsten Tag rief Dr. McCoy ihren Verlobten an und erzählte ihm von dem albernen, dummen Traum, den sie gehabt hatte, und machte sich über ihn lustig. Er war wütend und beschuldigte sie, Detektive beauftragt zu haben, ihn auszuspionieren. Daraufhin löste sie die Verlobung auf, und die folgenden Ereignisse zeigten die Weisheit ihres Unterbewusstseins, dass sie vor einer Ehe bewahrte, die zweifellos tragisch gewesen wäre. Ihr richtiges Denken aktivierte ihr Unterbewusstsein, das ihr offenbarte, was sie wissen musste, bevor sie heiratete. Das ist eine sehr interessante Geschichte. Der subjektive Verstand versucht, sie zu schützen, wenn sie auf ihn hören. Manche Menschen ignorieren diese Dinge und sagen, es ist nur ein Traum. Es gibt die Präkognition oder das Vorauswissen, das heißt, man sieht Ereignisse, bevor sie eintreten. So können sie sich selbst schützen. Wenn man etwas Negatives für sich oder jemand anderen sieht, kann man seine Meinung durch Gebet ändern. Ein Mädchen, Louise Barrows, die seit ihrer Heirat Mrs. Wright ist, gab mir die Erlaubnis, ihre Geschichte in meinem Buch Psychic Perception zu veröffentlichen. Louise wurde von ihrem Fußchirurgen darüber informiert, dass eine Operation an ihrem linken Fuß notwendig sei, um eine Heilung herbeizuführen, und dass sie dazu ihr Bein in Gips tragen und 2 Monate oder länger Krücken benutzen müsse. Sie betete, dass die unendliche Intelligenz ihres Unterbewusstseins sie führen und leiten möge, um die richtige Entscheidung zu treffen. Jede Nacht richtete sie diese Bitte an ihr Unterbewusstsein, und am Ende der 4. Nacht sah sie einen befreundeten Chiropraktiker der Familie in ihrem Traum. Er wies sie auf das 35. Hexagramm des 1. Ging hin, das lautete Fortschritt. Am nächsten Tag ging sie zu ihm, und als er ihren Fuß untersuchte, sagte er ihr, dass er durch Manipulationen und Übungen, die sie praktizieren müsse, eine perfekte Ausrichtung und Einstellung erreichen könne. Es folgte eine perfekte Heilung. Dies geschah 1961, nachdem ich zum ersten Mal eine Reihe von Vorträgen über das I Ging in Südkalifornien gehalten hatte. Das Unterbewusstsein spricht oft auf symbolische Weise und gibt Antworten. Luise, die 2 Kurse über das I Ging bei mir besucht hatte, wurde von der wissenschaftlichen und metaphysischen Lebensauffassung eingenommen und vertieft, und zweifellos wusste ihr Unterbewusstsein, dass sie den Anweisungen des Hexagramms folgen würde. Das Unterbewusstsein spricht immer in einer Stimme oder einem Symbol zu ihnen, dem sie folgen und das sie verstehen können. Es wird nicht mit der Stimme von jemandem zu ihnen sprechen, den sie nicht mögen oder den sie missbilligen. Das Unterbewusstsein sprach buchstäblich zu Luise, als es ihr offenbarte, dass sie den Chiropraktiker aufsuchen sollte, um ihren Fuß zu heilen. Es gibt nur ein Wesen, und diese Kraft ist in ihnen. Man nennt es das Lebensprinzip, den allmächtigen lebendigen Geist und viele andere Namen. Wie Richter Troward, Autor eines unnachahmlichen Lehrbuchs, sagt, die ruhige Betrachtung ihrer Wünsche als eine vollendete Tatsache ist der Weg zum Gebet. Das Gefühl des Vergnügens und der Ruhe in der Erwartung einer gewissen Erfüllung deines Wunsches ist der Weg, um die Antwort auf dein Gebet zu erhalten. Die Operation, sagt Troward, ist die des Gärtners. Wir legen keine Selbsterweiterung oder Vitalität in den Samen, wir säen ihn, nicht wahr? Wir legen den Samen in die Erde, dann gießen wir ihn und düngen ihn, weil wir wissen, dass er sich ausbreiten und auf wunderbare Weise entfalten wird. Natürlich wird er sich auf wunderbare Weise entfalten, wenn wir ihn mit Glauben, Erwartung und Verständnis gießen. Auf diese Weise werden Wunder in ihrem Leben geschehen. Ein Gedanke ist die mächtigste Kraft im Universum. Ihr Wort ist ein ausgedrückter Gedanke. Wenn Sie eine Autoritätsposition innehaben, kann ein Gedanke oder ein Wort bestimmen, wie Raketen, Kernkraft, Dynamit oder thermonukleare Waffen eingesetzt werden sollen. Ihre Gedanken steuern das Funktionieren Ihres Lebens. Ihr Unterbewusstsein kann mit einem Eisberg verglichen werden. 90% davon liegen unter der Oberfläche. Es ist Ihr Unterbewusstsein, das die Arbeit erledigt, die ihm von Ihrem bewussten Verstand aufgetragen wird. Was Sie mit Ihrem bewussten Verstand denken, produzieren Sie mit Ihrem Unterbewusstsein. Es gibt eine sehr interessante Geschichte über Dr. Arthur Thomas, einen Pfarrer der Church of Religious Science in Pasadena, Kalifornien, früher Reno, Nevada. Er gab mir die Erlaubnis, seine Geschichte in meinem Buch Psychic Perception zu schreiben. Arthur war einst Leutnant in der britischen Marine gewesen und in jüngerer Zeit war er im Großhandel und im Immobiliengeschäft in Los Angeles tätig. Vor etwa 10 Jahren begann er jedoch, meine Vorträge am Sonntagmorgen zu besuchen. Er sagte, plötzlich wurde mir klar, dass mein Denken die einzige schöpferische Kraft war, derer ich mir bewusst war, und dass ich das erschaffen würde, was ich wirklich wollte. Daraufhin begann er sich häufig selbst zu bestätigen, ich bin jetzt ein Pfarrer. Ich lehre den Menschen die Wahrheiten des Lebens. Jeden Abend stellte er sich vor, dass er einer wunderbaren Gruppe von Männern und Frauen in einer Kirche die großen Wahrheiten verkündete. Etwa 1 Monat lang dachte er so weiter. Dann beschloss er, den Kurs für Geistliche am Los Angeles Institute of Religious Science zu besuchen. Er war zuversichtlich, was das Endergebnis betraf, so wie er es sich bereits vorgestellt hatte, und spürte, dass das, was er sich in seinem Kopf ausgemalt hatte, auch wirklich wahr war. Er bestand alle Tests und Prüfungen in göttlicher Ordnung und wurde unmittelbar nach Beendigung seines Seminarkurses in die Kirche aufgenommen. Er tut jetzt genau das, was er sich im Geiste vorgenommen hat. Er wusste, dass sein Unterbewusstsein mathematisch und genau nach seinen Gedankengängen reagieren würde. Arthurs Geschichte ist ein perfektes Beispiel für die Bedeutung. Wie ihr glaubt, so soll es euch ergehen. Während einer Reise nach Mexiko vor einigen Jahren traf ich einen Pfarrer, der einen ausgeprägten Tick im Gesicht hatte, den er sehr ärgerlich und demütigend fand. Er hatte Alkoholinjektionen erhalten, die den Nerv abtöten oder lähmen sollten, aber nach einigen Monaten trat der Tick wieder auf. Die Störung verstärkte sich, wenn er vor seiner Gemeinde oder bei anderen gesellschaftlichen Anlässen sprach. Er war so weit, dass er wegen der Kommentare der Leute und seines eigenen Schamgefühls daran dachte, zu kündigen. Nach einem langen Gespräch sagte ich ihm jedoch, dass er das tiefe Gefühl habe, sehr verletzt zu sein und einen Schuldkomplex zu haben, dem er sich weder subjektiv noch objektiv stellen wolle. Dieser Tick betraf sein rechtes Auge, das möglicherweise etwas symbolisierte, das er zu Hause oder im Büro nicht sehen wollte. Es gab einen Grund, warum sein Unterbewusstsein sein Gesicht und sein rechtes Auge als Sündenbock auswählte. Diese Situation bedurfte ihrer hellseherischen Einsicht, um zu erkennen, wie damit umzugehen war. Er gab freimütig zu, dass er nicht mehr an das glaubte, was er lehrte, was ihm einen Schuldkomplex einbrachte. Außerdem fürchtete er sich davor, sein Amt niederzulegen, weil er glaubte, außerhalb des Ministeriums keinen Lebensunterhalt verdienen zu können. Er hegte eine tiefe Abneigung gegen seine Vorstandsmitglieder, die ihn kritisierten, wenn er von der orthodoxen Lehrnorm abwich. All dieser nervliche Druck wurde von seinem Unterbewusstsein in einen Tick umgewandelt. Das Leiden war eine krankhafte Kompensation dafür, dass er nicht ehrlich und offen war und seiner Gemeinde gegenüber zugab, dass er nicht mehr nach den Richtlinien und Dogmen der Kirche glaubte. Er gestand mir all dies freimütig, und ich schlug vor, dass er am folgenden Sonntag, wenn er aus dem Urlaub zurückkehrte, frei auf dem Podium sprechen und seiner Gemeinde mitteilen sollte, dass er zurücktrete, da er nicht mehr glaube, was er predige. Er verstand, dass das Lehren einer Sache und der Glaube an eine andere einen starken negativen Konflikt in seinem Geist erzeugte, der zu geistigen und körperlichen Störungen führte. Er sprach aus tiefstem Herzen zu seiner Gemeinde und trat dann zurück. In einem Brief, den er mir schickte, schrieb er: "Ich fühlte eine große Erleichterung und ein großes Gefühl des Friedens überkam mich. Mein ständiger Zuspruch war: Du wirst mir den Weg des Lebens zeigen, und eines meiner ehemaligen Vorstandsmitglieder gab mir eine Stelle als Personalleiter seiner Organisation, wo ich glücklich bin." Er fügte hinzu: "Was Sie gesagt haben, ist wahr. Oft ist die Erklärung das Heilmittel. Wenn Sie ein geistiges, körperliches oder emotionales Problem haben, fragen Sie sich: Wovor drücke ich mich? Was ist es, dem ich mich nicht stellen will? Verstecke ich meinen Groll und meine Feindseligkeit gegenüber jemandem? Stellen Sie sich dem Problem und lösen Sie es mit psychischer Wahrnehmung auf. Lösen Sie es im Licht der Liebe Gottes auf." In Honolulu hatte ich ein höchst interessantes Gespräch mit einem alten Freund, den ich zuvor in Indien getroffen hatte. Ich werde ihn Harry nennen. Harry praktiziert seit vielen Jahren das reisende Hellsehen, die Astralreisen. Seine Tochter studierte in Honolulu und war sehr krank, kurz vor dem Tod. Man schickte ihm ein Telegramm nach Kalkutta, und sobald er es erhielt, nahm er eine Yoga-Haltung ein, schloss die Augen und versetzte sich in einen passiven, ruhigen und aufnahmebereiten Geisteszustand. Er stellte sich seine vierte Dimension oder seinen Astralkörper vor, der mit all seinen Fähigkeiten durch seinen Kopf auftauchte, und beschloss mit Entschlossenheit, Wissen und tiefer Überzeugung: "Ich will sofort vor meiner Tochter erscheinen und mich um sie kümmern." Er wiederholte diesen Befehl etwa 6-mal und fiel dann in einen tiefen Schlaf. Unmittelbar darauf fand er sich am Bett seiner Tochter wieder. Sie schlief noch, wachte aber sofort auf und rief: "Papa, warum hast du mir nicht gesagt, dass du kommst? Hilf mir." Er legte ihr die Hände auf, sagte ein paar religiöse Sätze und sagte: "In ein paar Stunden wirst du aufstehen und wieder gesund sein." Die Heilung erfolgte augenblicklich. Sofort sank ihr Fieber und sie rief der Krankenschwester zu: "Ich bin geheilt. Mein Vater ist hier gewesen und hat mich geheilt." Die Krankenschwester glaubte, sie sei im Wahn, aber der Arzt bestätigte das stille, innere Wissen ihrer Seele und sagte, dass sie tatsächlich vollkommen gesund sei. Über die Geschichte des Besuchs ihres Vaters aus Indien lachten sie jedoch beide. Die Krankenschwester, verwirrt und perplex, sagte zu der Tochter: "Wie kann dein Vater oder jemand anderes von unten durch die verschlossenen Türen gekommen sein? Ich habe niemanden gesehen, der dein Zimmer betreten hat. Mein Vater besuchte mich in meinem Astralkörper, legte mir die Hände auf und betete mit mir. Die Krankenschwester erwiderte, ich glaube nicht an Geister, Erscheinungen oder Voodoo. Dem Mädchen wurde klar, dass weitere Erklärungen zwecklos waren. Harry sagte, er sei die ganze Zeit bei vollem Bewusstsein gewesen. Unter Berücksichtigung der Entfernung zwischen Kalkutta und Honolulu und der Zeitverschiebung stellte er fest, dass er insgesamt nur 10 Minuten von seinem physischen Körper abwesend gewesen war. Harry ist Mediziner und glaubt fest an geistiges Heilen und ist mit den vielen Heilungsschulen sehr vertraut. Er erkannte, dass seine Anwesenheit seiner Tochter einen enormen Schub an Glauben, Zuversicht und Mut gab, der in ihr Unterbewusstsein eindrang, und nach seinem und dem Glauben seiner Tochter war sie erledigt. In der Bibel steht, wenn ihr glauben könnt, sind dem, der glaubt, alle Dinge möglich. Markus 9, 23. Dies sind die Wunder des Freundes in ihnen. Es ist der tiefere Verstand. Deinem Unterbewusstsein mangelt es nie an Ideen. Es enthält eine unendliche Anzahl von Ideen, die bereit sind, in ihren bewussten Verstand zu fließen und auf unzählige Arten als Geld in ihrer Tasche zu erscheinen. Dieser Prozess wird sich in ihrem Geist fortsetzen, unabhängig davon, ob der Aktienmarkt steigt oder fällt oder ob das Pfund Sterling oder der Dollar an Wert verliert. Ihr Reichtum hängt niemals von Anleihen, Aktien oder Geld auf der Bank ab. Diese Dinge sind nichts weiter als Symbole. Sie sind notwendig und nützlich, aber eben nur Symbole. Wenn du abends schlafen gehst, wiederhole dir immer wieder Reichtum, Erfolg, Reichtum, Erfolg. Die Unendlichkeit kann nicht versagen. Die Unendlichkeit ist in dir und du bist geboren, um zu gewinnen, du bist geboren, um Erfolg zu haben. Diese beiden Worte aktivieren die verborgenen Kräfte ihres Unterbewusstseins und sie werden zwangsläufig Erfolg haben, sie werden zwangsläufig reich sein. Wenn sie ihr Unterbewusstsein davon überzeugen, dass Reichtum immer in ihrem Leben zirkuliert und dass es immer einen Überschuss gibt, werden sie immer und unweigerlich Reichtum haben, egal in welcher Form. Es gibt Menschen, die behaupten, dass sie immer versuchen, über die Runden zu kommen. Sie scheinen große Schwierigkeiten zu haben, ihren Verpflichtungen nachzukommen. Haben Sie Ihren Gesprächen zugehört? In vielen Fällen werden in Ihren Gesprächen ständig diejenigen verurteilt, die es im Leben zu etwas gebracht haben und sich von der Masse abheben. Sie sagen vielleicht, oh, der Kerl hat eine Masche, er ist ein skrupelloser Betrüger. Das ist der Grund, warum es ihnen fehlt. Sie verurteilen das, was sie wollen und begehren. Der Grund, warum sie kritisch über ihre wohlhabenderen Partner sprechen, ist, dass sie neidisch und gierig auf den Wohlstand anderer sind. Der schnellste Weg, dem Reichtum Flügel zu verleihen und davonzufliegen, ist, neidisch, eifersüchtig oder kritisch gegenüber anderen zu sein, die mehr Wohlstand haben als man selbst. Sie können sicher sein, dass dieses Denken sie verarmen lässt und immer mehr Mangel in ihre Erfahrung bringt. Es gibt ein Gefühl, dass die Ursache für den Mangel an Reichtum im Leben vieler Menschen ist. Die meisten Menschen lernen dies auf die harte Tour. Es ist Neid. Wenn Sie einen Konkurrenten sehen, der große Geldsummen auf der Bank einzahlt, und Sie haben nur einen mageren Betrag, den Sie einzahlen können, sind Sie dann neidisch? Der Weg zur Überwindung dieses Gefühls ist, sich zu sagen, ist das nicht wunderbar? Ich freue mich über den Wohlstand dieser Person. Ich wünsche ihm immer größeren Reichtum. Sie sind egoistisch, wenn Sie das tun, denn was Sie sich für diese Person wünschen, erschaffen Sie in Ihrem eigenen Geist, Körper und Ihrer eigenen Erfahrung. Neidische oder eifersüchtige Gedanken sind verheerend, weil sie Sie in eine sehr negative und destruktive Position bringen. Der Reichtum fließt von Ihnen weg, statt zu Ihnen. Wenn Sie sich jemals über den Wohlstand, den großen Reichtum oder den Erfolg einer anderen Person ärgern oder irritiert fühlen, bestätigen Sie sofort, dass Sie sich wirklich Reichtum und Erfolg in jeder erdenklichen Weise von dieser Person wünschen. Dies wird die negativen Gedanken in Ihrem Geist neutralisieren und bewirken, dass ein immer größeres Maß an Reichtum durch das Gesetz Ihres Unterbewusstseins zu Ihnen fließt. Wenn Sie jemandem gegenüber besorgt und kritisch sind, von dem Sie behaupten, dass er auf unehrliche Weise Geld verdient, hören Sie auf, sich um ihn zu sorgen. Sie wissen, dass diese Person das Gesetz des Verstandes negativ nutzt. Das Gesetz des Verstandes wird sich um Sie kümmern. Ihre Bibel sagt Ihnen in Psalm 37, dass sie sich nicht um Übeltäter oder Unrechtstäter sorgen sollen, was eine große Offenbarung ist. Denken Sie daran, dass die Blockade oder das Hindernis auf dem Weg zum Reichtum in Ihrem eigenen Geist liegt. Jetzt können Sie diese geistige Blockade zerstören. Das können Sie tun, indem Sie sich mit allen geistig gut stellen und sich für alle das wünschen, was Sie sich für sich selbst wünschen. Wenn Sie das tun, werden Wunder in Ihrem Leben geschehen. Es ist Ihr Recht, reich zu sein, das wissen Sie. Sie sind hier, um ein Leben in Fülle zu führen. Ihr seid hier, um glücklich, strahlend und frei zu sein. Deshalb sollten Sie all den Reichtum haben, den Sie brauchen, um ein erfülltes, glückliches und erfolgreiches Leben zu führen. Natürlich sollten Sie das. Sie sind hier, um zu wachsen, zu expandieren und sich spirituell, geistig, materiell und beruflich zu entwickeln. Sie haben das unveräußerliche Recht, sich zu entwickeln und sich in jeder Hinsicht voll zu entfalten. Sie müssen sich mit Schönheit und Luxus umgeben. Warum sollten Sie sich mit wenig zufrieden geben, wenn Sie die Reichtümer Ihres Unterbewusstseins genießen können? Ja, freunden Sie sich mit dem Geld an, und Sie werden immer reichlich davon haben. Ihr Wunsch, reich zu sein, ist der Wunsch nach einem erfüllteren, glücklicheren und schöneren Leben. Es ist ein kosmischer Impuls. Geld ist nicht nur gut, es ist sehr gut. Es ist ein Symbol und steht nicht nur für die Freiheit von Mangel, sondern auch für Schönheit, Luxus, Überfluss und Raffinesse. Es ist ein Symbol für die wirtschaftliche Gesundheit der Nation. Wenn das Blut frei in Ihrem Körper zirkuliert, sind Sie gesund. Wenn das Geld in Ihrem Leben frei zirkuliert, sind Sie wirtschaftlich gesund. Engagieren Sie Ihren Freund, das Unterbewusstsein. Es wird Ihnen all den Reichtum geben, den Sie brauchen, um zu tun, was Sie tun wollen, wenn Sie es tun wollen. Wenn Menschen anfangen, Geld zu horten und es in Blechdosen aufzubewahren und sich mit Angst belasten, ist das eine Wirtschaftskrankheit. Üben Sie jetzt jeden Abend vor dem Einschlafen eine ganz einfache Technik. Wiederholen Sie die Worte: Reichtum, Erfolg, Reichtum, Erfolg. Sie wissen, dass Reichtum existiert. Gehen Sie hinaus auf die Straße oder aufs Land, können Sie die Sterne am Himmel oder den Sand am Meer zählen. Du wurdest geboren, um zu gewinnen und Erfolg zu haben. Die Unendlichkeit kann nicht versagen. Die Unendlichkeit ist in dir. Also Reichtum, Erfolg. Benutze diese Worte sanft, mit Leichtigkeit und Gefühl, immer und immer wieder, wie ein Wiegenlied. Ja, Sie werden über die Ergebnisse erstaunt sein. Der Reichtum wird in Lawinen der Fülle zu Ihnen fließen. Dies ist ein Beispiel für die magische Kraft Ihres Unterbewusstseins. Affirmationen. Hier ist, was Dr. Joseph Murphy über die Verwendung von Affirmationen zu sagen hat. Bejahen heißt behaupten, dass es so ist, und solange Sie diese Geisteshaltung für wahr halten, werden Sie ungeachtet aller gegenteiligen Beweise eine Antwort auf Ihr Gebet erhalten. Dein Gedanke kann nur bejahen, denn auch wenn du etwas leugnest, bestätigst du in Wirklichkeit die Anwesenheit dessen, was du leugnest. Wenn Sie eine Behauptung wiederholen und dabei wissen, was Sie sagen und warum Sie es sagen, bringt das den Verstand in den Bewusstseinszustand, indem er das, was Sie bejahen, als wahr annimmt. Behaupten Sie die Wahrheiten des Lebens so lange, bis Sie die unterbewusste Reaktion erhalten, die Sie befriedigt. Affirmation 1. Die göttliche Ordnung übernimmt heute und jeden Tag die Führung in meinem Leben. Alle Dinge wirken zusammen zu meinem Lohn und Nutzen. Heute ist ein neuer und wunderbarer Tag für mich. Ich werde göttlich durch den Tag geführt und alles, was ich tue, wird gelingen. Die göttliche Liebe umgibt mich, umhüllt und entfaltet mich und ich gehe in Frieden voran. Wann immer meine Aufmerksamkeit von dem, was gut und aufbauend ist, abgelenkt wird, richte ich sie sofort wieder auf die Betrachtung des Schönen und Angesehenen. Affirmation 2. Ich bin verwandelt. Reichtum, Erfolg, Wohlstand, Erfolg, Erfolg, Wohlstand, Erfolg. Ich liebe Geld. Ich liebe es. Ich setze es weise, konstruktiv und umsichtig ein. Geld zirkuliert ständig in meinem Leben. Ich gebe es mit Freude frei. Und es kommt auf wunderbare Weise multipliziert zu mir zurück. Es ist gut und sehr gut. Geld fließt in Strömen zu mir. Ich verwende es nur zum Guten und ich bin dankbar für mein Gutes und für den Reichtum meines Geistes. Ich bin eins mit dem unendlichen Reichtum meines Unterbewusstseins. Es ist mein Recht, reich, glücklich und erfolgreich zu sein. Geld fließt mir frei, reichlich und unendlich zu. Ich bin mir meines wahren Wertes stets bewusst. Ich gebe meine Talente frei und ich bin finanziell wunderbar gesegnet. Es ist wunderbar. Ich mag Geld. Ich setze es weise, konstruktiv und umsichtig ein. Ich gebe es mit Freude frei und es wird mir tausendfach zurückgegeben. Affirmation 3. Die unendliche Intelligenz, die mir diesen Wunsch gab, führt, leitet und offenbart sich als der perfekte Plan für die Entfaltung meines Wunsches. Ich weiß, dass die tiefere Weisheit meines Unterbewusstseins jetzt antwortet und was ich in meinem Inneren fühle und fordere, drückt sich im Außen aus. Es herrscht Gleichgewicht und Ausgeglichenheit. Ich kann alle Dinge durch die Kraft meines Unterbewusstseins tun. Ich glaube, dass die unterbewusste Kraft, die mir diesen Wunsch gegeben hat, ihn jetzt durch mich erfüllt. Freude, Glück und Heiterkeit werden zu meinem normalen Geisteszustand. Jeden Tag werde ich freundlicher und verständnisvoller. Ich werde jetzt zum Zentrum der Freude und des Wohlwollens für alle Menschen um mich herum und verbreite gute Laune in ihnen. Dieser glückliche, fröhliche und heitere Geisteszustand wird jetzt zu meinem normalen, natürlichen Zustand und ich bin unendlich dankbar dafür. Affirmation 4. Gott ist absoluter Frieden. Gott ist grenzenlose Freude. Gott ist grenzenlose Liebe. Gott ist Ganzheit, Schönheit und Vollkommenheit. Gott ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Ich erkenne und anerkenne die unendliche Gegenwart und Kraft in mir. Ich beanspruche Harmonie, Frieden, Schönheit, Liebe, Liebe, Freude, rechtes Handeln und göttliches Gesetz und Ordnung. Ich bin göttlich geführt. Ich bin göttlich ganz. Ich bin erfüllt von göttlicher Schönheit. Ich bin erfüllt von göttlicher Vollkommenheit. Kein Fremder kann mich bewegen. Ich überwinde alle Ärgernisse und Schwierigkeiten. Der Erfolg ist mein, die Harmonie ist mein, der Überfluss ist mein. Gott hat alles zum Guten erklärt. Alles, was ich esse oder trinke, wird in Schönheit, Ordnung, Symmetrie und Proportion umgewandelt. Ich bin harmonisiert und vitalisiert. Ich esse das Brot des Himmels und trinke den Wein der Freude. In meinem Körper sehe ich Ordnung, Frieden, Ganzheit und Schönheit. Es ist wundervoll. Ich bin göttlich geführt und lebe in freudiger Erwartung des Besten, und das Beste kommt immer zu mir. Affirmation 5. Ich lasse alle los, die mir jemals Schaden zugefügt haben, und ich wünsche mir für alle Gesundheit, Glück, Frieden und alle Segnungen des Lebens. Ich tue dies frei, freudig und liebevoll, und was immer ich von der Person oder den Personen denke, die mich verletzt haben, sage ich: Ich habe dich befreit und alle Segnungen des Lebens gehören dir. Ich bin frei und du bist frei. Es ist wundervoll. Wenn Sie dieses Buch in gedruckter Form oder als E-Book erwerben möchten, sehen Sie bitte in der Videobeschreibung nach. Danke, dass Sie zugehört haben.